Kapitel 11. Paula sagt: Um 5 Uhr gehen wir Tennis spielen. Kommst du mit? Tina fragt: Wer ist wir? Sven und Chris und ich. Die alten Freunde von der Schule. Gute Idee. Ich schlafe eine Stunde, dann komme ich. Kapitel 12. Tina geht in ihr Zimmer. Sie war 2 Jahre in New York. In ihrem Zimmer gibt es Poster von Britney Spears. Es gibt viele CDs von Girly Groups. Die dominierende Farbe ist Pink. Tina denkt: Vor New York war ich ein Mädchen. Jetzt bin ich eine Frau. Kapitel 13. Tina legt sich auf das Bett. Sie denkt an Kurt. Neben dem Bett ist ein Telefon. Tina denkt: Ich kann in New York anrufen, aber ich mache es nicht. Tina weint. Dann schläft sie ein. Kapitel 14. Tina schläft eine Stunde. Dann wacht sie auf. Sie sieht das Telefon. Sie denkt wieder an Kurt. Tina weint wieder. Sie denkt: Nein, ich rufe Kurt nicht an. Kapitel 15. Tina steht auf und geht ins Wohnzimmer. Der Vater sitzt am Computer. Er ist total nervös. Er sagt: Bei eBay gibt es einen Ferrari. Die Mutter telefoniert. Das Thema ist Männer und Fußball. Die Mutter hasst Fußball.